Dessau-Roßlau, Köthen, Weißenfels, Naumburg, Aschersleben, Könnern, Halle, Eisleben, Leipzig, Landsberg, Merseburg, Teutschenthal, Schkopau, Oranienbaum, Bitterfeld, Bennstedt, Köthen, Wörlitz. Die Regionalnachrichten. Den 17. Juni schreiben wir und hier sind die Regionalnachrichten. Ich fange heute tatsächlich in der Region an und zwar im Saalekreis. Da gibt es nämlich noch einen kleinen Nachschlag zur Wahl. Im Saalekreis, da konnten sich nämlich am 20. Mai von den 6 Kandidierenden für das Amt des Landrates keiner so richtig durchsetzen, also so richtig heißt mit absoluter Mehrheit. Also wurde vorgestern zur Stichwahl aufgerufen. Es standen sich gegenüber der amtierende Landrat Frank Bannert von der CDU und Kerstin Eisenreich von den Linken. Sehr schnell zeichnete es sich dann ab. 21:48 stand es dann fest. Nichts wird sich ändern. Weiterhin wird Frank Bannert Landrat im Saalekreis bleiben. Die CDU ist hier weiterhin gut angesehen und genießt offenbar viel Vertrauen. 59,1% aller Stimmen gingen an den Mann von der CDU. Dramatisch die Meldung zur Wahlbeteiligung. Nur 18,4% aller Stimmberechtigten gaben tatsächlich ihr Votum ab. Scheint ein bisschen so, als gäbe es zwischen einer linken Landrätin und einem christdemokratischen keine allzu großen Unterschiede. Zumindest keine, die mich jetzt irgendwie aus dem Hause locken würden. Ich bleibe im Landkreis, im Saalekreis, am Samstag. Wollen in Merseburg Neonazis demonstrieren. Als Anlass nehmen sie den Jahrestag des 17. Juni. Es ist nicht das erste Mal, dass die Neonazis Merseburg als Schauplatz für ihre Kundgebung wählen. Im gleichen Atemzug macht auch das Bündnis Merseburg gegen Rechts mobil. Sebastian Striegel erläutert, was in diesem Jahr geplant ist. Es gibt in Merseburg ein breites Bündnis von gesellschaftlichen Akteuren, die, ich sag mal, von der Antifa bis zur CDU reichen, das Merseburger Bündnis gegen Rechts. Und all diese Akteure im Merseburger Bündnis gegen Rechts rufen dazu auf, den Neonazi-Aufmarsch zu konfrontieren unter dem Motto Merseburg stellt sich quer. Es wird im ganzen Stadtgebiet Veranstaltungen geben. Das Merseburger Bündnis gegen Rechts hat sich diesmal für stationäre Kundgebungen entschieden. Wir wollen also möglichst viele Plätze besetzen, weil dort, wo Menschen friedlich, kreativ und entschlossen gegen Nazis demonstrieren, können Neonazis nicht gleichzeitig laufen. Und wir wollen also zunächst einmal die Räume eng machen in Merseburg für Neonazis. Wir wollen uns querstellen. Es gibt des Weiteren Aufrufe von Antifa-Gruppen nach Merseburg zu kommen und zu blockieren. Ich glaube, dass Blockaden dieses Nazi-Aufmarsches ein ganz wichtiges Mittel sind. Mit friedlichen Blockaden war es möglich, den Neonazis am 17. Juni oder rund um den 17. Juni in Halle die Möglichkeiten zu verbauen, aktiv zu werden. Das muss jetzt auch in Merseburg passieren, denn letztlich, und das sagt auch das Merseburger Bündnis gegen Rechts, geht es darum, Merseburg als Aufmarschort für Neonazis absolut unattraktiv zu machen. Und das wird nur gelingen, wenn auch viele Menschen kreativ, entschlossen, friedlich sich auf die Straße setzen oder stellen, um den Neonazis dort den Weg zu verbauen. Nun lässt sich natürlich immer schön von Halle nach Merseburg zeigen. In Sachen Übergriffe von Neonazis gibt es aber auch in Halle einiges zu berichten. In der letzten Woche begann nämlich der Prozess gegen zwei Personen, die vor einem Jahr einen Imbissbetreiber angegriffen haben. Herr Zinke von der mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt in Halle zu dem Prozessbeginn. Am 7. April letzten Jahres, also 2013, ist passiert, dass zwei augenscheinlich angetrunkene Personen in den Imbiss des Betroffenen gingen und lautstark Bier forderten, dabei auch Sieg Heil und Heil Hitler brüllten, rassistische Parolen brüllten. Der Imbiss, muss man dazu wissen, hatte damals gerade eine Umbaupause, das heißt, der Imbissbesitzer war bei der ersten Sache gar nicht da, sondern nur Leute, die dort Renovierungsarbeiten durchgeführt haben. Auf die Frage nach Bier oder die Forderung meinten diese, dass sie das Bier so nicht rausgeben konnten, sondern nur gegen Wechselgeld. Das hatten die dann auch geholt, die beiden, und unter mehreren Drohungen, dass sie Ärger kriegen würden, wenn sie jetzt das Bier nicht rausgeben würden, wurde dann das Bier ausgehändigt. 30 Minuten später circa kamen die zwei erneut in den Imbiss. Der Imbissbesitzer war zu dem Zeitpunkt wieder vor Ort. Und unter rassistischen Beleidigungen, Beschimpfungen sind sie sofort auf den Imbissbesitzer losgegangen, haben ihn geschlagen, getreten, in eine Ecke gedrängt und dort ja, verletzt durch den Angriff. Die Staatsanwaltschaft Halle hatte eine Anklage rausgebracht, die den heute 28- und 37-jährigen, ja auch einschlägig vorbestraften Angeklagten, einfache und gefährliche Körperverletzungen vorgeworfen hatte. Aus unserer Sicht ist das so nicht ganz zutreffend, da noch andere Straftatsbestände da eigentlich eine Rolle spielten bei dem Angriff. Zum einen dass die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, was ja sozusagen mit Heil Hitler und Sieg Heil den Straftatbestand erfüllen würde, aber auch Bedrohung und Nötigung, da ja der Betroffene bedroht bzw. auch beleidigt wurde. Das hat aber in der Anklageschrift leider keine Berücksichtigung gefunden. Wir dachten ja eigentlich, dass gestern der Prozess vorbeigeht, sozusagen ein Urteil gesprochen wird. Dem war nicht so, weil zwei wichtige Zeugen noch fehlen. Deswegen ist so die Einschätzung, auf der einen Seite, klar, wurden die rassistischen Beleidigungen und auch das Verwenden der verfassungsfeindlichen Organisationen thematisiert und den Angeklagten sozusagen bewiesen, dass es so war. Aber letztendlich kann man jetzt noch nicht so richtig einschätzen, ob es für eine Verurteilung reicht. Morgen am 18. Juni, da geht es um 9.30 Uhr mit einem zweiten Termin weiter. Da werden also zwei Zeugen angehört und am 30. Juni um 13.30 Uhr, da wird im besten Fall das Urteil gesprochen im Amtsgericht Halle. Anhand solcher Meldungen, solcher Prozesse, da mag man die Ergebnisse des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität in Leipzig gar nicht so richtig glauben. Diese erkunden nämlich, also dieses Kompetenzzentrum erkundet jährlich die Verbreitung rechter und rechtsextremer Einstellungen und kam zu folgendem Ergebnis. Wir haben es bis 2012 vor allem in Ostdeutschland mit einem starken Zuwachs zu tun gehabt. Und seit 2012, jetzt in den letzten zwei Jahren, ist das extrem zurückgegangen. Und das hat uns natürlich auch ein bisschen verwundert. Gefreut irgendwie auch natürlich. Es ist ja gut, wenn solche Zahlen, die ja eher Schlechtes bedeuten, zurückgehen. Aber es ist doch eher verwunderlich, warum sie zurückgegangen sind. Muss ja irgendwie einen Grund haben. Wir vermuten, dass das eben auch mit der stabilisierten Lage Deutschlands zu tun hat. Gerade die starke Wirtschaft in Deutschland führt dazu, dass die Mitte, die eben anscheinend sehr abhängig ist von dieser Wirtschaft, ja stabilisiert ist. Und diese Abhängigkeit darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die Leute eben keine Angst um ihren Job haben oder sowas. Das ist gar nicht so zentral. Aber wir haben schon 2010 und 2012 gesehen, dass die Stabilisierung oder die Nichtabwertung von anderen eher damit zusammenhängt, wenn die Leute denken, oh, der Wirtschaft geht es gut insgesamt. Gar nicht so sehr die eigene wirtschaftliche Lage, sondern der Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft insgesamt geht es gut. Und wir vermuten, dass die Leute sich eben mit dieser starken Wirtschaft, mit Deutschland identifizieren und dadurch Stärke gewinnen und dann eben nicht diese Abwertung von anderen brauchen. Wir sagen ja, die Mitte der Gesellschaft ist betroffen oder die gesamte Gesellschaft in Deutschland ist betroffen von rechtsextremer Einstellung. Aber es gibt natürlich solche Cluster und das sind zum Beispiel eben die Jugendlichen oder die jungen Menschen in Ostdeutschland stärker betroffen als in Westdeutschland, wo es dann eben eher die Älteren sind, also die, naja, Kriegsgeneration sozusagen in Westdeutschland, die dort stärker betroffen ist als eben in Ostdeutschland. Soweit Johannes Kies vom Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus und Demokratieforschung. Dieses Zentrum ist zu Hause an der Universität in Leipzig. Und nun nach Halle. Thema in Halle immer noch. Immer wieder das Künstlerhaus 188 und sein Abriss oder auch nicht Abriss. Nachdem das Kultusministerium den Bescheid erließ, dass der Abriss nicht konform mit dem Denkmalschutz sei und also nicht stattfinden kann, erwägt die HAWAG als Bauherr und Veranlasser des Abrissantrags eine Klage gegen diesen Bescheid. Was nun wiederum den Stadtrat bzw. die Fraktion der Grünen aktiv werden lässt. Die haben soeben einen Antrag vorgelegt für die kommende Stadtratssitzung. Und Christian Feigl, der fasst mal kurz zusammen, was in dem Antrag steht und warum es diesen gibt. Und zwar soll der Gestaltungsbeschluss für den Böllberger Weg in dem Bereich, wo das Künstlerhaus 188 ist, aufgehoben werden. Und zwar nur für diesen Teilbereich. Und die HAWAG soll aufgefordert werden, neue Planungen an dieser Stelle zu machen, eine neue Vorzugsvariante vorzulegen unter Erhalt der bestehenden Bebauung und diese dann eben auch beim Land einreichen. Im Grunde genommen hat der Minister für Kultur mit dem Ablehnungsbescheid Tatsachen geschaffen, an den man nicht so ganz vorbeikommen, ne? Und nichtsdestotrotz denkt halt die HAWAG jetzt oder beziehungsweise handelt auch, indem sie diesen Beschluss anfechtet. Es wird also Klage erhoben. Und von daher geht die Habak zumindest mit unveränderten Voraussetzungen in die nächste Runde rein. Wir denken, dass jetzt ein Klageweg ein nicht nur unsicherer, sondern auch langwieriger Prozess sein könnte. Und dies wäre unklug in der jetzigen Situation. Also die Fördermittelprogramme laufen aus. Und es ist also ganz wichtig, zu wirklich machbaren Lösungen jetzt zu kommen, um einfach dieses Programm noch zu nutzen und wirklich rechtssicher an dieser Stelle bauen zu können. Wir können uns einfach nicht leisten, einfach mal jetzt 2 Jahre lang an dieser Stelle rumzuprozessieren. Wir haben jetzt wirklich diese Schwierigkeit, dass eine Situation eingetreten ist, die uns ein ganzes Stückchen lähmt. Und um wieder wirklich handlungsfähig zu sein, muss sich die Stadt bewegen an dieser Stelle. Und auf der anderen Seite hat uns natürlich eine Behörde eben auch aufgezeigt, dass es so nicht geht, wie die Stadt bisher daran gegangen ist. Also der Kultusminister hat ganz klar gesagt, an dieser Stelle seid ihr einen Schritt zu weit gegangen. Die Belange des Denkmalschutzes sind hier nicht ausreichend gewürdigt worden. Und von daher kann man an dieser Stelle einfach so nicht weitermachen. Und ich würde das als Chance auch sehen, um nochmal innezuhalten und zu sagen, vielleicht war die Abwägung, die wir bisher ja gehabt haben, nicht wirklich so optimal und so stichhaltig, dass es wirklich angesagt ist, da nochmal in sich zu gehen und zu sagen, okay, wenn wir hier eine Kompromisslösung finden, dann wäre das vom Vorteil. Klingt für meine Begriffe alles recht nachvollziehbar, aber natürlich wären wir hier nicht in der Politik, wenn es da nicht völlig andere Blickwinkel gäbe. Zum Beispiel diese beiden, Dr. Erwin Bartsch von den Linken und Johannes Krause von der SPD. Ich kann hier noch keine Fraktionsmeinung äußern, ich kann hier nur meine Meinung dazu äußern. Ich habe bei der Beschlussfassung damals mich enthalten. Ich habe auch jetzt noch meine Probleme. Ich wäre ohne weiteres dafür, diesem Denkmalschutz gerecht zu werden. Aber ich bin dagegen, dass man ein Haus unter Denkmalschutz steht, was in Bälde leer stehen könnte. Ich weiß, dass der Verein des Künstlerhauses das Haus nicht weiter tragen wird. Vor allem wirtschaftlich wird er sich das nicht mehr leisten können. Und es gibt ja auch wirklich das Interesse dieses Vereins, sich neu im Druckereigebäude in der Großen Märkerstraße einzubringen. Also wenn es nicht relativ schnell ein vernünftiges Betreiberkonzept für dieses Haus gibt, habe ich meine großen Zweifel, ob wir es uns leisten können, ein zwar denkmalgeschütztes, aber leerstehendes Haus weiter, und das Kosten entstehen immer, finanzieren zu müssen. Also entscheidend ist doch für mich, welche Nutzungskonzepte gibt es für dieses Objekt. Und da sehe ich überhaupt noch nichts Konkretes auf uns zukommen. Also das wäre für mich eigentlich der Knackpunkt für eine Entscheidung Abriss oder Nicht-Abriss. Wir haben uns das ja damals nicht leicht gemacht, diesen Beschluss zu fassen. Den haben wir auf einer gewissen Grundlage, die uns die Verwaltung erläutert hat, dass es sozusagen keine andere Option gibt, gefasst. Die Frage ist jetzt, gibt es eine andere Option oder nicht? Der Antrag kommt einfach ein Stück zu früh. Wir müssen die Prüfung jetzt des Ministeriums abwarten, des Kultusministeriums in dem Fall, das also dem Abriss widersprochen hat. Und die müssen uns im Grunde in Abstimmung mit der Stadt und in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber Bund für das gesamte Stadtbahnprogramm eine Auskunft geben, wie die tatsächliche Rechtsgrundlage und weitere Verfahrensweise sein kann. Per se einfach zu sagen, wir stimmen zu oder wir lehnen ab, greift im Moment zu früh, weil wir reden hier über ein Stadtbahnprogramm von 320 Millionen Euro und wir reden nicht nur über in Anführungsstrichen das 188, sondern uns ist gesagt worden, dass durch Veränderung dieser Maßnahmen möglicherweise das ganze Stadtbahnprogramm durch den Bund, durch den Fördermittelgeber in Frage gestellt wird. Und das muss geklärt werden. Sollte die Stadtverwaltung Einsicht oder der Träger der Maßnahme einseitig jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Klage verzichten, verstreicht eine Frist, die wir sozusagen dann nicht wieder einholen können. Das heißt also, die Klage ist zunächst erstmal vorsorglich eingereicht. Und das ist sozusagen auch sinnvoll, das vorsorglich zu tun. Zurückziehen kann man sie dann immer. Scheint also keineswegs keineswegs sicher zu sein, wie die Abstimmung in einer Woche im Stadtrat ausfallen wird. Ein paar Entscheidungen, die schon gefallen sind, die habe ich hier noch für Sie. In der vergangenen Woche, da tagte nämlich der Planungsausschuss. Das ist eine Zusammenkunft, ein Gremium, in dem über Bauvorhaben beraten wird und entsprechende Entscheidungsvorlagen für den Stadtrat vorbereitet werden. Und in der letzten Woche ging es unter anderem um zwei neue Baumärkte, die gebaut werden sollen in Halle. Das ist natürlich eine ganz weise Entscheidung von dem Planungsausschuss. Wir hatten ja gerade kürzlich erst Meldungen von verschiedenen Baumärkten, die schließen müssen, weil der Umsatz nicht mehr stimmt. Müssen Sie jetzt also nicht weinen, dass Sie nicht mehr einkaufen können. Bald gibt's wieder neue Riesenhallen mit jeder Menge Malerfarbe, Klodeckel, Ziegel, Steine, Kunstblumen. Ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Das Tolle an den neuen Baumärkten ist, dass das Drive-In-Märkte sein sollen. Also Sie können da mit Ihrem Auto reinfahren, müssen gar nicht aussteigen und können den ganzen Kram in Ihr Auto laden und im Auto einkaufen sozusagen. Das hat der Planungsausschuss also letzte Woche beschlossen. Zwei solche Märkte kommen hier in Halle hin. Weiterhin wurde in diesem Planungsausschuss der Bebauungsplan für den Hufeisensee beschlossen. Sie erinnern sich eventuell hier, also am Hufeisensee, da so rundrum, also westlich und ein bisschen südlich vom Hufeisensee, soll eine 27-Loch-Golfanlage samt Golfhotel hingebaut werden. Das Ganze kommt dann auch wirklich der golfversessenen Bevölkerung von Halle zugute, denn die Eintrittsgebühr in den Golfclub beträgt 750 Euro, also das zahlen Sie, damit Sie da Mitglied werden können. Und dann haben Sie monatlich eine Mitgliedschaft von 20 Euro zu zahlen. Platznutzung kostet dann mindestens 5 Euro pro Stunde. Wenn das mal kein Schnäppchen ist. Also da hat sich jetzt der Planungsausschuss für entschieden. Das wollen wir in Halle haben. War eine knappe Entscheidung. Da gibt's also SPD, CDU und FDP, die haben dafür gestimmt und die Linken sowie die Grünen dagegen. Wird dann vermutlich so ähnlich auch im Stadtrat in der kommenden Woche entschieden werden. Was stand noch für eine Entscheidung auf dem Plan? Ach ja, der Standort für die Eissporthalle, die nun nach Wunsch des Planungsausschusses an die Blücherstraße kommen soll. Also ungefähr 100 Meter entfernt vom jetzigen Standort, nur eben weiter weg von der Saale. Der Sportausschuss stimmte diesem Plan am Freitag ebenfalls zu. Scheint also auch hier alles klar zu sein, wie die Entscheidung in einer Woche ausfällt. Ich habe noch eine hübsche Meldung für Sie. Habe ich gefunden im weltweiten Netz. Die Stadtverwaltung von Halle, die hat die Benutzungspflicht für Radwege aufgehoben. Das ist mal toll, ne? Ich wusste gar nicht, dass solch eine Pflicht existierte. Also es war bisher so, wenn es einen Radweg irgendwo gab, dann waren Sie als radfahrender Mensch verpflichtet, diesen auch zu benutzen. Auf der Straße fahren, das war bis vor kurzem ein Vergehen und wurde mit Strafen geahndet. Das ist nun vorbei, zumindest für alle Straßen, die nicht mehr als 400 Autos in der Spitzenstunde zählen. Das heißt, Straßen wie die Merseburger Straße oder auch die Trotaer Straße sind weiterhin tabu für Sie als Radfahrende. Ich wünsche Ihnen da jetzt schon mal viel Spaß beim Autos zählen, falls Sie jetzt nicht genau wissen, welche Straßen nun frei sind und welche nicht. Angesichts solcher Regelungen wie diese Benutzungspflicht für Radwege, da wünschen Sie sich vielleicht ganz gern mal alle Verwaltungen und bürokratischen Entscheidungsinstitutionen abschaffen. So könnte man schön auf so ein Schild schreiben und dann umherziehen, eine Demonstration machen. So ähnlich hat es sich vermutlich auch die FDP gedacht. Zu viele Gremien, zu viele Entscheidungsinstanzen, zu viel Bürokratie. Die FDP hat also im Kulturausschuss in der letzten Woche einen Antrag eingebracht und dieser beinhaltete, den Gestaltungsbeirat der Stadt abzuschaffen. Der Gestaltungsbeirat, das ist ein beratendes Gremium, in welchem 7 Architekten und Vertreter der Stadtratsfraktionen zusammensitzen. Ja, und die beraten dann und geben ihr Votum an den Stadtrat, die Stadtverwaltung, wen auch immer. Der Antrag, diesen Gestaltungsbeirat abzuschaffen, der wurde abgelehnt. Johannes Krause von der SPD und Dr. Erwin Bartsch von den Linken erläutern jetzt, warum. Weil wir glauben, dass wir nach wie vor, gerade für wichtige Bauvorhaben, den Gestaltungsbeirat brauchen. Normalerweise hätten wir den auch gebraucht, zum Beispiel für das neu entstehende Finanzamt. Also die Bebauung an der Spitze, aber auch für andere Bauvorhaben halten wir notwendig, Sachverstand von Architekten, von Fachleuten mit hinzuzuziehen, damit nicht jeder Bauherr nach seinem Gustus bauen kann, sondern das Ganze sich schon noch ein bisschen einfügt in sozusagen die Ansicht der Stadt, ins Stadtensemble. Und also ein typisches Beispiel für eine nicht gelungene Bebauung, wo das also dringend notwendig gewesen wäre, ist zum Beispiel die Fassade Kaufhof. Das hätte man anders machen können am Markt. Und so gibt es das ein oder andere Beispiel. Aber es gibt nicht so viele Beispiele, weil der Gestaltungsbeirat in den letzten Jahren da eine ganz sinnvolle und gute Arbeit gemacht hat. Und da Fachleute nochmal zu Rate zu ziehen und sich deren Urteil anzuhören, das kann noch nie verkehrt sein. Ich habe den Antrag auch abgelehnt, weil ich bin nun schon Jahre auch Mitglied des Gestaltungsbeirates, durchaus der Meinung bin, dass dieser Gestaltungsbeirat doch seine Bedeutung hat. Er ist ja beratendes Organ, Gremium. Der Gestaltungsbeirat soll Empfehlungen an den Oberbürgermeister, an den Stadtrat, an die Stadtverwaltung geben bezüglich bedeutender städtebaulicher Vorhaben. Und wenn man schon mal sich anschaut, was in den letzten Jahrzehnten so an Neuem gebaut worden ist, wo man wirklich den Zweifel haben muss in Bezug auf Architektur, auf ästhetische Gestaltung. Da habe ich wirklich und bin wirklich der Meinung, dass ein Gestaltungsbeirat hier seine Bedeutung hat. Der Gestaltungsbeirat ist wirklich hochkarätig zusammengesetzt von Architekten, die wirklich auch in Deutschland einen Namen haben. Und ich erlebe auch in den Diskussionen des Gestaltungsbeirats, dass es hier wirklich sehr, sehr durchdachte Empfehlungen gibt für eine architektonisch-künstlerisch-ästhetische Gestaltung. In der Beziehung ist für mich dieser Gestaltungsbeirat ein ganz entscheidendes Beratungsgremium. Damit bin ich jetzt schon fast am Ende dieser Regionalnachrichten, aber ich schließe natürlich nicht, ohne Sie noch auf eine Möglichkeit hinzuweisen, wo und wie Sie selbst aktiv werden können und Ihre Stadt oder auch Ihre Region selbst gestalten können. Heute geht es um die Altreifenverwertungsanlage im Hafen von Trotha. Vor 5 Jahren war der Spatenstich zum Bau der Anlage gefallen, dann wurde das Ganze gestoppt und geprüft, bis vor wenigen Wochen das Landesverwaltungsamt grünes Licht gab. Es hat also entschieden, doch, es darf gebaut werden. Und das Landesverwaltungsamt, das bezog sich dabei auf eine Aussage des Bundesumweltministeriums, welches das Verfahren, mit dem die Altreifen verwertet werden sollen, für genehmigungsfähig hielt. Zwar unter strengen Sicherheitsauflagen, aber immerhin genehmigungsfähig. 20 Arbeitsplätze sollen durch die Anlage geschaffen werden. Die Anwohner und Anwohnerinnen in Trotha und auch in der Gemeinde Petersberg, die finden das unverhältnismäßig angesichts der möglichen Gefahren. Und deshalb gibt es eine Online-Petition gegen die Errichtung der Anlage. Sie finden diese auf der Plattform openpetition.de. Dann suchen Sie dort nach Hafen, Halle Trotha und dann finden Sie schön aufgelistet die Pro und Kontras zu dieser Anlage, zum Verfahren oder auch offene Fragen. Und dann können Sie entscheiden, ob Sie das Ganze mitzeichnen wollen oder nicht. Tja, mit diesem Tipp, mit diesem Hinweis bin ich für heute durch die Regionalnachrichten. Ich wünsche Ihnen einen kühlen Kopf und einen schönen Tag.